Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dropkick Drama. Ich hatte gerade noch gedacht, dass das Mikro zu leise ist. Jetzt sehe ich gerade an der Tonspur, dass das doch nicht zu leise ist. Fragt mich nicht, woran das liegt. Jetzt ist es auf jeden Fall laut. Halleluja, Halleluja, und Thomas ist in der Leitung. Ja, und heute ist ja eine ganz besondere Ausgabe von Dropkick Drama, weil der Mirko, der wird ja heute 14 Jahre alt. Das ist richtig. Wir schreiben den 6. November 2009. Also Mirko, in nur noch 4, du musst ja jetzt nur noch 4 Jahre warten und dann darfst du die Wrestling-DVDs zum Beispiel mit den ECW Most Violent Matches gucken. Freust du dich denn darauf? Und das ist der Wahnsinn, dann darf ich das auch endlich Nur, sehen. Ich also habe nur das hier noch, ja, ja. ich hab hier ja schon sämtliche DVDs ab 18 in meinem Regal gelagert und in 4 Jahren darf ich die dann auch endlich gucken. Ja, genau. Dann darf ich auch endlich die zweite Staffel Lost gucken. Ist ja auch ab 18. Die ist auch ab 18, ja. Oh je, oh je. Oh Und je. von Ferne. Ja, erzähl mal, Mirko, was hast du denn heute zum Geburtstag geschenkt bekommen? Ja, ich habe etwas zum Geburtstagsgeschenk bekommen, das hier jetzt gerade auch schon eingesetzt wird, denn es gibt gerade die erste Aufnahme auf meinem neuen Netbook hier auf Audacity und das scheint auch ganz gut zu klappen. Ich hoffe, das klappt am Ende auch ganz gut. Das ist von Asus. Und wie heißt das? Ist das ein EPC? Oder ne, EPC ist glaube ich EVA, oder? Weiß ich gar nicht. Nein, das ist richtig. Was ist richtig? Dass es EPC ist oder dass es kein EPC ist? Es ist ein EPC. Ah, dann habe ich das doch richtig. Ja, die sind auch relativ bekannt. Was hast du da für ein Betriebssystem auf dem? Ich habe hier jetzt ganz aktuell Windows 7 drauf. Auf eurem anderen Computer habt ihr, was hattet ihr da? Vista Vista. oder XP? Ich glaube Vista. Vista, richtig. Ja, da ist Windows 7 ja auf alle Fälle besser. Ja, das ist ja schön zum Beispiel, kann man jetzt ja zwei Fenster nebeneinander packen und da dann direkt irgendwie was von der Internetseite bei WordPad abschreiben oder irgendwas direkt so kopieren, ohne die Fenster wieder einzeln aufrufen zu müssen. Das ist sehr praktisch. Dann habe Und ich. das musstest du das Windows 7 selber installieren oder kam das vorinstalliert? Es war drauf, es wurde noch etwas installiert. Ich weiß nicht, ob es sich dabei unbedingt um Windows 7 handelte oder direkt um die Funktion des Computers, beziehungsweise des Netbooks. Ich habe das Antivirenprogramm AWG Free 9.0 installiert. Du musst darauf achten, dass du ab und zu mal das Programm, das ist ja dann unten rechts so ein farbiger Klotz, der da in der Startleiste ist, wenn das bei Windows 7 auch noch so ist. Ja, da ist ein Klotz, der ist aber nicht farbig, hier ist gar nichts farbig. Das ist Aber. so, bei mir ist das aus 4 verschiedenen farbigen Elementen besteht. Das ist ein grüner, ein roter, ein blauer und ein Rechteck und die sind dann alle sozusagen zu einem Quadrat zusammengefügt. Naja, gibt mir auf jeden Fall Anweisungen von da unten. Also wenn da mal wieder eine Virendurchsuchung stattfinden soll, dann werde ich das machen und nicht wie bei unserem Hauptcomputer werde ich das dann nicht wegdrücken, sondern werde das dann natürlich machen. Dieser Und du solltest Computer. auch ab und zu mal draufklicken und manuell per Hand sagen, jetzt aktualisieren, weil ich habe das bei meinem AVG, dass er manchmal nicht oft genug aktualisiert. Deshalb mache ich das immer, wenn ich die Verbindung zum Internet aufbaue, mache ich als erstes einmal jetzt aktualisieren per Hand, damit ich sicher bin, dass das wirklich auch passiert. Ist Ab okay. und zu. Und ab und zu mache ich dann mal so einmal die Woche auch tatsächlich per Hand den gesamten Rechner scannen und lasse das dann scannen. Das mache ich meistens, wenn ich mit allem fertig bin auf dem Rechner. Dann klappe ich auch Internetverbindung und alles und dann sage ich jetzt scannen und dann lasse ich das Ding halt einfach da eine Stunde laufen oder wie lange das geht. Das stört mich ja dann nicht, weil ich arbeite ja dann nicht mehr dran. So würde ich das an deiner Stelle auch handhaben. Ja, die erste Durchsuchung habe ich auf jeden Fall schon hinter mir. Die hat er Und gleich nicht beim gefunden? Installieren nach danach gemacht. Und da war alles gut. Also hier hat er irgendwelche Sachen. Hier, warte, ich werde mal PC-Probleme lösen. Eine Meldung. Sicherung einrichten. Ja, das habe ich jetzt ja gemacht. Das Hast du dürfte. das gemacht? Das habe ich gemacht. Das dürfte also veraltet sein. Ist das bei dem Netbook auch so, dass du quasi zwei Festplattenbereiche hast und das System von der einen Platte auf die andere sichern kann? Also ich habe den lokalen Datenträger C und ich habe den lokalen Datenträger D. Ja, dann hast du zwei Partitionen. Aber ich gucke mir das mal an. Wir sind ja nächste Woche am Freitag auf dem Weg nach Hamburg. Ja. Darüber wollen wir heute natürlich auch noch ein paar Worte verlieren. Achso, ja, das müssen wir uns noch überlegen, ob du dann jetzt das mitnimmst oder nicht. Das wäre ja vielleicht ganz gut, weil dann könnte ich mir das ja auch mal angucken. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Da muss ich noch zusehen, dass ich da eine Tasche für bekomme, aber ich glaube, das dürfte nun auch nicht so das größte Problem sein. Also deshalb werde ich das wohl höchstwahrscheinlich mitnehmen, denke ich mal. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, unser eigentliches... Ich hatte das ja übrigens bei meinem Netbook so, da war so eine ganz kleine Stofftasche nur dabei. Also ja, ich habe hier also Stoff, ich weiß nicht... Mehr einen Umschlag als eine Tasche. Ja, genau, sowas habe ich auch. Das ist aber nicht geschlossen. Das ist so eine an der einen Seite offene, ja, Stoff, wenn man so nennen will, Tasche. Und das, was ich mache, ich nehme meinen normalen Rucksack in der Regel und schmeiße das Ding da mit rein. Und ich habe dann gar keine spezielle Tasche, weil das Ding so klein ist, so eine kleine spezielle Tasche. Weiß ich gar nicht, warum ich die umstellen sollte. Ich packe das dann immer mit in den anderen Rucksack und passe dann halt immer darauf auf, dass um das Notebook herum dann halt noch Klamotten sind. Das könnte ich natürlich auch gut so machen. Dass ich da nicht direkt CDs oder irgendwie was Hartes davor habe. Das könnte ich natürlich auch gut so machen, da ein bisschen Schlafanzüge und Klamotten zwischenquetschen. Dann dürfte das auch so ohne, in Anführungszeichen, richtige Tasche klappen. Wolltest du länger in Hamburg bleiben? Nee, eigentlich nicht. Warum? Weil du sagst, du nimmst Schlafanzüge mit, oder wolltest du in der Nacht, die du da bleibst, den Schlafanzug wechseln? Nee, das war jetzt keine versteckte Botschaft von wegen, ich will länger in Hamburg bleiben. Ach so, wobei stören würde es mich natürlich nicht. Also braucht man ja, wenn man Schlafanzüge nur, wenn man mehr als eine Nacht dort bleiben möchte. Wir können natürlich auch gerne zwei Nächte da bleiben, das habe ich auch kein Problem mit, aber eigentlich hätte ich das nicht geplant. Ja, das geht auch gar nicht, weil ich muss ja dann auch irgendwann wieder zur Arbeit. Das ist korrekt. Die gucken mich schon ganz komisch an, weil ich am Freitag nächste Woche schon wieder einen Tag Urlaub habe. Tja, schon wieder, du. Ja, dann muss ich ja, ich hatte ja jetzt noch eine ganze Menge Urlaub. Ich war ja da in Frankfurt bei den Pixies und war dann hier und da und... Schlimm. Ja, dann muss ich dann sehen, dass da nicht der falsche Eindruck entsteht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Wir haben heute Dropkick German Nummer 79. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte. Das bedeutet ja dann, dass die Sendung aus Hamburg die 80. wird. Ja. Na, so ein Zufall. Jubiläum. Mehr oder weniger. Ja, Was machen wir denn in dieser Sendung, außer dass wir Raw und ECW besprechen? Nee, das besprechen wir nicht. Ich habe heute noch... Ich habe diese Woche noch nichts gesehen. Wir wollen Wrestling, wollen wir heute auch gar nicht. Wir sind heute wegen den drei Fragezeichen... Wir müssen mindestens darüber sprechen, was nächste Woche in Hamburg passiert. Darüber werden wir sprechen. Es gab ja jetzt auch schon eine Veranstaltung in Frankfurt. Da dürfen wir also mal so ein bisschen über die Karte gucken und sagen, wer dabei ist. Das Ding erscheint zu kämpfen. Ja, wir wollen heute eigentlich hauptsächlich zu den drei Fragezeichen etwas sagen. Achso, ich dachte, wir wollten noch mal ein bisschen über deinen Geburtstag sprechen. Was hast du denn außer dem Rechner, hast du noch was anderes bekommen? Ne, mir wurde ja gerade noch die zweite Staffel Eureka zugesteckt. Wie zugesteckt? Als Geschenk bekommen oder nicht bekommen? Nein, als Geschenk bekommen. Von wem? Von den Oma und Opa, die du nicht kennst. Also, ja gut, kennen schon, aber du weißt, was ich meine. Was hast du denn von Mira geschenkt bekommen? Ein Bild. Achso, weil hat sie dir selber gemalt? Ja. Und was war da drauf? Oder ist da drauf? Ich muss das mal nehmen, das liegt hier hinten. Also das ist ein Kanarienvogel und ein Hamster. Die streiten sich um ein Stück Salat. Also. Ja, das ist sehr interessant. Das ist denn gut geworden? Natürlich. Ja, wir wollen... Ich habe mir nämlich so eine Internetkarte geschickt und habe da die Frage gestellt, oder hast dich gefragt, was sie dir denn schicken soll. Das heißt, sie hat sich da wirklich Gedanken gemacht. Dir hat sie das geschickt? Mir hat sie so eine Internetkarte geschickt und da hat sie geschrieben, das war wohl an dem Tag vor den drei Fragezeichen, dass sie nicht weiß, was sie dir schenken soll und dass sie sich da noch was überlegt, aber dass sie sich auf morgen freut, also nehme ich an, dass sie sich auf die drei Fragezeichen gefreut hat. Ja, das passt auch. Die hatte dann nämlich nochmal um deine E-Mail-Adresse gefragt. Ja, genau. Das hat sie wohl im Internetformular geschrieben und dann hat sie auch noch geschrieben, dass sie auf ihre Internetseite gerade nicht kommt und nicht weiß warum, aber da weiß ich nicht, was sie damit gemeint hat. Sie meint mit ihrer Internetseite, meint sie mal ihre E-Mail. Also das. Ja, weil eine E-Mail-Adresse von ihr habe ich nicht, deshalb konnte ich ihr darauf auch nicht antworten. Aber dann solltest du ihr nachher mal eben schöne Grüße ausrichten und ihr sagen, dass ich mich über die Karte gefreut habe. Ist okay. So, unser eigentliches Thema, nachdem wir jetzt den... Ich wollte dir noch eine Frage stellen, Mirko, du bist ja jetzt 14 Jahre alt geworden, nicht? Ja, wahrhaftig. Da gibt es ja Rechte und Pflichten. Was musst du denn als 14-Jähriger alles so machen? Ich muss gar nichts. Ich sehe mich noch immer als freier Mensch. Und für mich hat sich nichts geändert. Fertig. Ja, das ist ja nichts. Nein, was meinst du denn, was ich machen muss? Jetzt müssen wir müssen wir mal ein paar persönliche Fragen stellen, damit die Hörer das machen wir nicht. Den Mikrofon besser kennenlernen. Wann hast du denn zum ersten Mal diese ganzen Fragen hast du mir nicht nochmal gestellt, als ich Geburtstag hatte? Wirklich? Wann hast du denn zum ersten Mal Wrestling geguckt und was war das? An das du dich erinnern kannst. Ich weiß, dass ich früher mit meinem Freund, mit dem ich jetzt in einer Kofi-Gruppe bin, immer Wrestling gespielt habe auf der PlayStation. Wie alt warst du denn da? Das kann ich dir nicht genau sagen. Also dadurch bin ich ans Wrestling gekommen. Wrestling geguckt kam eigentlich erst danach. Du hast schon Wrestling geguckt mit irgendjemand anderem? Ich dachte, ich hätte dir das gezeigt. Ja, also durch Wrestling, ich glaube, die erste Veranstaltung, die ich gesehen habe, kam durch dich. Denn du hast mir die DVD vom Royal Rumble 2005, glaube ich, mitgebracht. Und das haben wir uns dann, glaube ich, hier zusammen oben angeguckt. Wie alt kannst du da gewesen sein? War das, als du 10 warst oder war das früher? Ich glaube, so um 10, ne? So vor 4 Jahren kann das sein. Das wird ja auch passen, 2005, 4 Jahre. Nein, so alt war ich da noch gar nicht. Danach kam ja der überraschende Anruf von dir, von wegen, ob ich denn nach Hamburg möchte. Zum Wrestling. Da musst du noch einigermaßen jung gewesen sein, weil das wolltest du erst gar nicht. Ist das so? Da hattest du aber schon eine Weile geguckt, Wrestling, auf DVD und fandest es auch ganz toll. Und dann hatte ich ja mal angerufen, ob du da mal hin willst. Und dann hatte mir deine Mutter nämlich gesagt, oh, da hat er Bedenken. Da warst du noch so jung, da wusstest du auch noch nicht genau, ob das echt oder gespielt ist. Und da hattest du, glaube ich, ein bisschen Sorgen. Aber dann habe ich mit dir gesprochen und dann hast du sofort ja gesagt. Weiß ich nicht mehr genau. Ich habe dann noch das Bild im Kopf, wie ich mit dem Telefon in den Garten gerannt bin und gefragt habe, ob ich das denn darf. Das habe ich jetzt gerade im Kopf. Wann war das denn? Also das Wrestling war 2004. Das heißt, ich war zu der Zeit wirklich erst 9 Jahre alt, was ich gerade so ganz interessant finde. Dann musst du vorher schon was anderes gesehen haben. Weil dann kann das erste Jahr nicht der Royal Rumble gewesen. Denn als ich dich gefragt habe, ob du... Das stimmt, das war... das war gar nicht 2004, das war 2005 und ich war 10. So war das. Ja, dann passt das eher. Dann ist das kurz nach dem... dann hast du 2005 angefangen Wrestling. Ja, Colorline Arena, 16. November 2005, kann ich hier gerade auf meiner Karte gegenüber lesen. Das heißt, das war 2005, da war ich 10 Jahre alt. Das heißt, du guckst jetzt seit 4 Jahren Wrestling. Ja, ist noch nicht so berauschend lang. Und dann kamen die anderen Touren, zu denen du mich mitgenommen hast. Köln Arena dreimal, Oberhausen und... Welches war denn bisher die beste Großveranstaltung, also Pay-Per-View, nicht Live-Event, sondern Pay-Per-View, den du gesehen hast in den letzten 4 Jahren? Live-Event wäre, auch wenn du da noch nicht fragst, jetzt der letzte in Köln gewesen. Ja. Und der beste Pay-Per-View... ich habe ja noch nicht so ganz extrem viele alte Sachen gesehen, eher so Zusammenstellung von einzelnen Wrestlern. Und mein Favorit ist eigentlich wirklich WrestleMania 24. Das mache ich mir eigentlich immer wieder ganz gerne angucken. Ist das die mit Hollywood? Nee, das ist im Citrus Bowl in Orlando, Florida. Ab 24? Open Air. Die vorletzte, oder? Shawn Michaels gegen Ric Flair. Ja, genau. Mhm. Die ist... Lass hier mal gucken, das ist glaube ich die, habe ich ja hier. Die persönlich gucke ich mir immer gerne wieder an, die hast du im Steelbook. Die habe ich noch hier als Metallbox. Ich glaube, das war die erste, die auch irgendwie in HD oder irgendwie sowas war. Die ist ja auch in der Power Wrestling dann mal zur besten DVD gewählt worden, einfach wegen der Bildqualität. Mhm. Das war mit zum Beispiel Edge gegen Undertaker, ach, das war das mit Floyd Mayweather. Ja, genau, das war auch sehr gut. Ja, die war auch gut. Okay, dann wissen wir das, die WrestleMania. Sondern sag mal, welches war denn früher dein Lieblingswrestler? Ich glaube, das war John Cena. Und wer ist es heute? Ja, früher war das John Cena. Auch, John Cena, ja. Wie jedes kleine Kind mochte ich John Cena. Das ist normal. Das ist wirklich normal. Das Interessante ist, das wiederholt. Also ja, wenn man als John Cena-Fan, Erwachsene stempeln John Cena-Fans eigentlich gleich als Kleinkinder ab, ohne viel Ahnung. Was ja nicht stimmt. Also bei mir war das ja früher so, als ich angefangen habe zu gucken, das war ja so um WrestleMania 2, 3 rum, da fand ich Hulk Hogan super. Ja, wie jeder eigentlich. Fand den halt ganz toll. irgendwann habe ich dann halt online später. Ja, anfangs mit anfangs in den Kinderjahren geht man mit dem Trend, wer gerade so in ist, und später entwickelt man dann seine eigenen Vorlieben. Und bei mir war das später dann, als ich das so ein bisschen besser alles verstanden habe, dann habe ich gemerkt, der Bret Hart, der ist eigentlich viel besser, weil der ist technisch auch viel besser. Wer ist denn nach John Cena quasi dein Bret Hart? Ja, Bret Hart selber finde ich auch sehr gut, also den kann ich auch gleich mal nennen. Die DVD finde ich auch sehr gut. Ist ja nicht in der Zeit. Nee, mein aktueller Favorit, auch schon über jetzt so ein paar Jahre, ist eindeutig Shawn Michaels. Ah, ich hätte gedacht, dass du Edge sagst. Edge auch und durchaus, ansonsten ja live finde ich Triple H immer noch ganz gut. Wobei ich mir den im Fernsehen bald schon gar nicht mehr angucken möchte, wegen Dornen Siegen etc. Und vielleicht auch wegen der Randy Orton-Fehde. Ja. Aber live finde ich den immer wieder ganz gut. Mag auch daran liegen, dass ich den schon so oft live gesehen habe, man weiß es nicht. Aber Shawn Michaels. Hast du auch aus den letzten 4 Jahren einen Lieblingskampf, wo du sagst, das ist der beste Kampf, den ich bisher gesehen habe? Das ist sehr, sehr schwierig. So zum Beispiel jetzt Shawn Michaels gegen John Cena in England, dieser 1-Stunden-Kampf. Ja, das war gut, dass... Oder dieses Jahr bei WrestleMania Shawn Michaels gegen Undertaker oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß nicht, ja. Ich denke da jetzt gerade so einfach mal... Oder irgendein Cena gegen Edge-Match, irgendwie sowas. Ich denke da jetzt gerade einfach mal so an Bret Hart gegen Stone Cold von WrestleMania, das ist aber nicht von den aus den letzten 4 Jahren. Ich weiß immer was aus deiner Zeit, aus den letzten 4 Jahren. Ich weiß, dass ich das I Quit Match von Judgment Day 2005 zwischen John Cena und JBL immer sehr gut fand. Wo das auch so schön blutig war, sowas wird man heute ja niemals mehr sehen. Ich muss gerade mal ganz kurz, wenn das nicht stört, in mein Regal greifen und ein paar DVDs rausnehmen, um dann mal auf die Hülle zu gucken. Mach mal. Oh, ich habe direkt richtig gegriffen. Ich glaube, ich weiß was. Das könnte auch unter Umständen einer meiner Lieblings-Pay-Per-Views nach oder vielleicht sogar vor WrestleMania 24 sein. Was denn? SummerSlam 2005. Ich mochte immer sehr, sehr gerne... War das nicht mit Hulk Hogan gegen Shawn Michaels? Genau, das fand ich immer sehr, sehr gut. Das fand ich immer fantastisch das... Ladder Match um das Sorgerecht für Dominic, Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero. Das fand ich auch immer sehr gut. Ja, die Storyline war ein bisschen albern, aber die Matches waren alle super. Ja, dann hätten wir das auch. Ja. So, was muss ich. Oh ja, was ist denn deine Lieblingsfehde, die du in dieser Zeit gesehen hast, oder deine Lieblingsstoryline? Das ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, so richtig Storylines verfolgt habe ich ja irgendwie erst seit ein ganz paar Jahren. So früher habe ich die Kämpfe gesehen, da interessierte mich das gar nicht weiter. Mach auch daran liegen, dass ich jetzt mehr Englisch verstehe und mir diese Promos über angucke. Ja. Kann aber auch eine Fehde sein. Also eine Reihe von Matches, was weiß ich, Randy Orton gegen Triple H oder irgendwie sowas. Ja, das war ja eher doch mehr Storyline auch. Naja, das ist wirklich schwer. Ich würde wahrscheinlich sagen, John Cena gegen Edge. Ja, da habe ich auch drauf gewartet. Da habe ich eigentlich mit gerechnet, weil da muss ich auch sagen, das war so in den letzten 4-5 Jahren auch, glaube ich, die beste Storyline. Ja, da gab es dann ja auch noch Best of SmackDown and Raw, die DVD. Die habe ich auch im Regal stehen. Also das wäre schon da. Ansonsten würde mir jetzt gerade noch Jeff Hardy gegen CM Punk einfallen, wobei ich da auch viele Promos leider nicht von gesehen habe. Ich weiß gar nicht, so große Fäden, die wirklich lange Zeit gingen, fallen mir außer Cena, Edge und dem jetzt gerade nicht so ein, eigentlich. Ja, es gab das Problem ist, die sind heute immer so kurz. Also die kurze Fäde zwischen Shawn Michaels und Chris Jericho war ja auch super, aber die war halt leider sehr kurz. Ne? Deshalb kann die man war zu kurz. Gar nicht mehr als Fäde bezeichnen. Nee. Und CM Punk gegen Jeff Hardy fand ich auch sehr gut, aber nicht so gut wie Cena, Edge. Nee. Cena Edge war eigentlich das letzte, was so einigermaßen lang sicherlich ging. Ja, das ging ja ein gutes Jahr. Ja, da wüsste ich jetzt, viel mehr fällt mir eigentlich auch gar nicht ein. Nee, viel mehr fällt mir auch nicht ein. Und diese ganzen Themen, die jetzt laufen, das ist ja immer dasselbe, die sind dann eher ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt. Aber das wird ja vielleicht besser. So, dann haben wir ja deinen Lieblingswrestler. Welches war denn in den letzten 4 Jahren das Lieblingstag? Ja, da fällt mir natürlich auch, vor allem, weil ich da ganze Zeit schon auf die DVD starre, die DX ein. Ja, gut. Das liegt daran, weil die DVD genau in See weit hier ist. Ansonsten Hardys fand ich eigentlich auch ganz gut, immer wegen den spektakulären Moves, wobei die Glanzzeiten, Glanz, Zeiten von denen waren ja eigentlich auch vor meiner Zeit. Ja. Also wirkliches Tag Team. Ich fand Paul London und Brian Kendrick immer sehr gut. Natürlich M&M, Mercury, Nitro, Melina. Ja. Das natürlich. Die fand ich auch immer sehr gut. Dann Miss and Morrison. Ja. Ja. Ansonsten, so viele tolle gibt es eigentlich gar nicht. Ja schon. Also musst du dich jetzt mal entscheiden zwischen Hardy Boys und DX? Nee, zwischen Hardy Boys und DX würde ich mich nicht entscheiden. Ich würde mich dann eher zwischen DX und Miss Morrison und Miss Morrison und dann andere Teams von Morrison entscheiden. Ja, das ist so eine Sache, ich weiß nicht. Also Miss Morrison ist natürlich ernster gewesen. DX war immer mehr so spaßig. Ja, und die Entscheidung geht an? Geht an Morrison und Tag Teams, in denen er mitgekämpft hat. Weil ich M&M immer sehr gut fand und so Morrison, also ich sag mal Morrison einfach. Wer ist denn in den letzten 4 Jahren deiner Meinung nach der beste technische Wrestler gewesen? Also nicht dein Lieblingswrestler, das Lieblingswrestler kann ja auch wegen anderer Sachen sein, sondern der beste technische Wrestler. Jetzt fällt der Name des Mörders, Chris Benoit. Man weiß es nicht. Der war schon ziemlich gut. Der war schon ziemlich gut. Frage ist jetzt, was genau heißt technisch? Heißt technisch auch High-Flying gut ausgeführt, etc.? Ja, natürlich, das war alles dazu. Also Rey Mysterio natürlich. Rey Mysterio hat natürlich gute Glanzzeiten gehabt, natürlich aber auch wieder nicht so gute Zeiten. Ist auch schwierig zu sagen, finde ich. Edge ist auch durchaus nicht verkehrt, finde ich. Ja. Was würdest du da denn sagen? Shawn Michaels, Chris Jericho, man weiß es also nicht. Also ich habe ja eine längere Zeit, über die ich gucken kann. Also ich würde tatsächlich Bret Hart nehmen. Weil der für meine... Ja, der liegt natürlich nicht in meiner Zeit. Genau, aus der jetzt vergangenen Zeit finde ich tatsächlich Bryan Danielson den besten. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, also wenn man sagt, nicht jetzt die letzten 4 Jahre, sondern die letzten 10 Jahre, weil so lange ist ja Bryan Danielson dann doch noch nicht so gut. Die letzten 10 Jahre, da würde ich sogar vielleicht Shawn Michaels sagen. Ja, Shawn Michaels oder vielleicht sogar Chris Jericho, weil Jericho natürlich lange Zeit nicht dabei war. Deshalb sag ich auch mal meinen aktuellen Lieblingswrestler, Shawn Michaels. Ja, der ist auch, da kann man auch nicht viel gegen. Ja. So, dann haben wir den besten Technisch. Wer ist denn der beste Hardcore-Wrestler in den letzten 4 Jahren gewesen? Ja, also, Mick Foley war eine Zeit lang bei der WWE. Da fällt mir jetzt gerade von Backlash 2004 das Match gegen Randy Orton an. Wobei Randy Orton natürlich nicht allzu viel Hardcore hatte. Gibt es übrigens überhaupt noch einen richtigen Hardcore-Wrestler? Ich meine, Harley ist hier hin und wieder mal ein Hardcore-Match, aber das ist doch ziemlich selten. So richtig Hardcore gibt es nicht mehr, weil es gibt halt kein Blut mehr. Das ist also ein bisschen das Problem. Ja, aber in den letzten 5 Jahren oder 4 Jahren hast du ja auch die ein oder andere ICW-Veranstaltung. Da gab es ja zweimal One Night Stand und dann December to Dismember. Also ein bisschen was gab es ja noch. Ja, Team 3D vielleicht, man weiß es nicht, also, ich weiß nicht, Team 3D fällt mir gerade ein wegen dem 3D durch den brennenden Tisch von One Night Stand, dann fällt mir jetzt gerade Last Man Standing John Cena gegen Umaga ein. Sandman oder Tommy Dreamer oder... Ja, ich weiß nicht, die waren ja Mick Foley wahrscheinlich doch eher. Sandman und so, die hatten nicht mehr wirklich die brutalen Match. Irgendwie so ein Singapore on the Cane Match, aber nichts wirklich Brutales mehr. Ja, das tut bestimmt auch gut. Ist aber nicht allzu brutal für den Zuschauer. Achso, dir ist das nicht brutal genug. Ja, ja, da haben wir es. Naja, also Singapore on the Cane nenne ich jetzt nicht wirklich Hardcore. Nee, das kommt auch an, wie das Match gestaltet ist. Auch das kann man natürlich auch machen, aber ich... Ja, also das Sandman-Match Singapore on the Cane war nicht wirklich Hardcore gestaltet. Das war eher, ich bin betrunken... Ja, noch schnell zu Ende gestaltet. Da hast du recht. Ja. So, dann haben wir die. Welches? Achso, den Manager brauche ich nicht fragen, weil es in den letzten 5 Jahren quasi keine vernünftigen Manager gibt. Melina. Aber folgendes. Melina. Wer ist denn in den letzten 4 Jahren das beste Kommentatoren-Duo gewesen? Jim Ross und Jerry Lawler. Ja, das würde ich auch so sehen. Aber man muss auch sagen, bei SmackDown ist ja zurzeit der Todd Grisham mit Matt Striker. Hervorragend. Jetzt müssen wir natürlich aber noch sehr neu, ne? Also ich hoffe ja darauf, wenn Jim Ross Ja, auf Entlassung hoffe ich natürlich nicht. So fies bin ich natürlich nicht. Aber ja, können Sie den ruhig entlassen. Nö. So, hast du noch eine Frage oder wär's das? Also, alle Kommentatoren hatten wir. Das Team haben wir. Ja, welches ist denn die beste weibliche Wrestlerin? Der letzten 5 Jahre. Also wäre jetzt, ja, Trish Stratus habe ich fast zu wenig von gesehen. Ich kann mich dann noch sehr gut an Anfang Gippen, an den Abschied von ihr erinnern, das fand ich auch sehr gut. Aber dafür ist das jetzt einfach zu lange her. Wären die letzten Wochen und letzten Monate nicht da gewesen, hätte ich Mickey James gesagt, aber durch die schlechten Leistungen momentan will ich das schon fast gar nicht mehr sagen, wobei natürlich das WrestleMania 22 Match zwischen Trish Stratus und Mickey James sehr gut war. Ich weiß nicht, ich finde momentan Melina sehr gut, muss ich sagen. Ich finde, die ist durch den Wechsel zu Raw wieder schlechter geworden. Ich hab den Eindruck, dass die, als sie bei SmackDown war, offensichtlich ziemlich viel bei den Kämpfen, das ist ja aufgezeichnet, dann doch geschnitten haben. Das können die ja relativ gut, ohne dass man das groß merkt. Und dass sie jetzt, wo sie wieder im Live-Fernsehen kennen, wieder deutlich schwächer wird. Sie hatte jetzt einige Kämpfe, das war vollkommen verborgen. Also die hatte ja zum Beispiel diesen einen Kampf gegen Jillian Hall, der ja quasi nur aus 2 oder 3 Moves bestand. Und von den 2 oder 3 Moves haben sie dann 2 Moves versemmelt und mussten sie quasi 2-mal hintereinander machen. Das fand ich, war aber eher Jillian Hall. Naja, so fantastische Woman-Wrestler gibt es momentan ja nicht mehr. Mickie James geht runter, Melina geht runter, naja. Ja, dann haben wir eigentlich alles abgefragt. Und können zu unserem eigentlichen Thema nach einer fast halben Stunde kommen. Achso, ja, wir haben ja auch noch richtig. Ja, dann müssen wir ja an dieser Stelle, sonst hätte ich nicht noch über die Zukunft ausgefragt, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Ist gut, dann wollen wir zu den 3 Fragezeichen kommen. Thomas, wo warst du denn bei den 3 Fragezeichen live? Ich war in Hannover. Das war ja auch die beste Show. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, ich war nur in Hannover. Ich sag das jetzt einfach mal so. Wahrscheinlich war Oldenburg, sagst du, die beste Show, oder? Die beste, nee, davon gehe ich nicht aus. Live in Oldenburg. Von... Ja, war es nicht gut? Es war sehr, sehr gut. Nee, ich meine nur von dem, was ich gelesen hatte. Live aus Oldenburg, 4. November 2009. Wie groß war die Halle denn? Ja, das war die EWE Arena, da wird ja normalerweise Basketball gespielt und wir waren dann mit einem Schulfreund, der da auch jetzt mitgegangen sind, mit dem Auto hingefahren, standen dann circa ja eine Stunde bevor die Show, beziehungsweise nee, bevor die Show beginnt, nicht bevor Einlass, und der Einlass war um 6:30, standen wir vor der... Noch bis 8 Uhr warten müssen. Ja, wir standen dann halt dann eine Stunde vor Einlass auf der, vor der Halle, da war ziemlich viel los. Bis dann in einer Stunde dann endlich die Halle aufgemacht wurde, stand da extrem viel vor. Es war ja auch bei Platz 2. Etwas doof, wie ich finde. Sollte man verbessern. Ich fand das nicht schlecht. Nein. Weil, ja, na gut, ihr habt jetzt das Problem, wie viele Leute wart ihr? Also, Mira war mit dabei, du warst mit dabei, ein Schulfreund. Sonja, das heißt, ihr wart zu viert. Mhm. Das ist dann natürlich blöd. Für mich war der Vorteil, ich bin ja jetzt alleine gegangen. Und einen Einzelplatz findest du immer. Also ich bin gar nicht... Ja, das stimmt. Also wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich mich auch gleich, oder wir zu zweit, hätten wir auch gleich in die erste Reihe gekonnt, weil da, das ist auch das Problem an freier Platz war wieder rum, dass da immer so ganz kleine Lücken bleiben. Das sind natürlich für Einzelpersonen sehr vorteilhaft, aber für größere Gruppen ist das doch etwas nicht so gut, ja. Ja, ich war auch ein bisschen verwundert, dass ein freier Platz war. Aber war bei uns auch. Mhm. So, dann war der also sehr, sehr früh da. Und es war sehr, sehr voll, es hat sich viel gedrängt, dann sind wir endlich reingekommen, direkt in den Innenraum gerannt und ja, wir saßen nicht im Innenraum selber. Das ist noch besser, wenn ihr auf der Tribüne saßt, konntet ihr besser sehen. Ja, ich hatte eigentlich vor der Halle noch gesagt, wenn es zu voll wird, was dann wahrscheinlich war, weil da so viele Leute waren, setzen wir uns in vors Gitter am besten, allerdings war da gar kein Gitter. Es war nämlich so ganz komisch, diese Erhöhung, die war so eine Stufe hoch, so ganz minimal. Da war nichts vor, das war ein richtig komisches Gefühl, da in den Klappstuhl reinzusetzen und da direkt auf den Innenraum zu gucken, ohne irgendwie Gitter davor. Ja, das ist halt eine Sporthalle, ne? Ja. Es war aber eine fantastische Sicht. Da gibt es ja auch keine Gitter, weil das wohl zu gefährlich für die Spieler wäre. Auf jeden Fall fantastische Sicht. Rechts und links war ja einmal so ein Bildschirm. Du konntest gut sehen? Ja, ich konnte die Bildschirme beide voll und ganz sehen. Es war, Mira streckte sich mal gerade etwas weiter vor, dann nicht. Konntet ihr denn auch was von der Bühne sehen oder musstet ihr alles auf der Videoleinwand gucken? Wir konnten nicht etwas von der Bühne sehen, wir konnten die Bühne von oben bis unten komplett ohne irgendeinen Kopf davor sehen. Das ist doch gut. Also wir hatten nichts davor, die waren alle drunter, also wir konnten uns die Füße angucken, wir konnten uns alles angucken. Das ist doch gut. Ja, es war angeblich ausverkauft, bei dir war es auch angeblich ausverkauft. Es war auch ziemlich voll. Es gab zwar Lücken, also es gab leere Plätze, aber sind natürlich bei diesen Veranstaltungen auch immer Leute, die dann rumlaufen, die sich was zu essen kaufen. Einige, die setzen sich dann auch nicht hin, sondern die stellen sich dann irgendwo hin und gucken zu. Andere, die sich vielleicht Karten gekauft haben und aber krank geworden sind oder aus anderen Gründen nicht kommen. Und solche Plätze bleiben dann natürlich leer. Ne? Das ist klar, ich gehe auch mal davon aus, dass dieses Ausverkauft schon richtig war. Nie voll. Selbst wenn es ausverkauft ist, ist es trotzdem nie, dass jeder Platz belegt ist. Oder ganz. Das stimmt, das ist richtig. Ja, es war auf jeden Fall relativ voll. Es war auf jeden Fall relativ voll. Und das ist doch gut. Um relativ Punkt 8 Uhr ging es dann auch los mit dem Schrei in der Halle. Fantastisch. Ja. Klingt sehr gut über die Hallenlautsprecher. Ne? Gab es denn auch einen Papagei, der bei euch geflogen ist? Ja, aber erst folgte ja der Schrei. Es gab ja zum Anfang den Schrei, erstmal laut durch die Halle. Und dann kam Becky. Du solltest vielleicht nochmal sagen, wie hieß denn eigentlich die Folge, die aufgeführt würde? Weil das hilft vielleicht was. Das sollte ja. Ich hatte gerade von Wecker geredet, von einem Schrei. Also der seltsame Wecker. In einer extrem abgewandelten Version, was ich persönlich aber sehr gut fand. Ist das Folge 6? Ich glaube schon, ja. Oder? Folge 6? Oder eher 12? Ich werde das mal gucken. Ich habe hier einen Internetanschluss, ja, neuerdings. 6 ist, glaube ich, der sprechende Totenkopf. Und das wird jetzt ausgenutzt und ich werde hier jetzt gerade mal den Mozilla Firefox betätigen. Ja, es fing auf jeden Fall mit dem Schrei an und kam Blacky von der einen Seite zur Halle einmal rundherum, also die EW Arena ist ja sowieso rund, das war auch nicht ganz verkehrt, kam dann einmal zu mir rübergeflogen. Das war super, oder? Das war fantastisch, das klingt auch echt sehr, sehr gut. Es gab später dann ja auch noch was mit Weckern im Uhrenzimmer und dann noch mit den Katzen. Ich hatte bei den Uhren immer das Gefühl, als wäre direkt neben meinem Ohr so eine Uhr. Es klang sehr, sehr gut, vor allem bei Blacky, weil dann halt der Papagei von der einen Seite zur anderen flog, dann lauter wurde aus der einen Sicht und dann wieder leiser. Also das klang sehr, sehr gut. Ja, fand ich auch. Das war eine sehr gute Idee. Man muss dazu sagen, in dem Anfang der Geschichte ist Blacky quasi weggeflogen. Ja. Und die drei Fragezeichen haben versucht, ihn wieder einzufangen und bei dem Wiedereinfangen haben sie dann den Wecker gefunden. Das ist richtig. Die Zentraltür wurde aufgelassen und da ist Blacky rausgeflogen in die Kanalisation. Entsprechende Geräusche gab es. So, seltsame Wecker ist Folge 12. Das hatte ich gerade auch schon so im Kopf. Ja, genau. 6 ist sprechende Topfkopf. Ja, richtig. So, und Blacky wird dann eingefangen in der Kanalisation. Und drei Fragezeichen sind an der Stelle noch gar nicht auf der Bühne. Die kommen dann erst und dieses Kommen auf die Bühne war auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, das war klasse. Das war fantastisch. Und dann in den Anzügen. Das war fantastisch. Ja, fand ich auch. Und war bei euch da auch so großer Jubel? Ja, also ich habe später im Internet, es gibt ja dieses Online-Tagebuch von der Corinna Wodrich, habe ich gelesen, dass es in Oldenburg leiser gewesen sein soll, eher gesitteter. Okay. Das kann ich nicht nachempfinden. Ich weiß nicht, wie das auf der Bühne klingt, wenn man da rumsteht und wenn man mitten im Publikum sitzt, ist wahrscheinlich dann lauter. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, wenn es leise ist, wenn die Leute konzentriert zuhören und aufpassen. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Genau, also ich habe dann auch gelesen, dass die Sprecher wohl sehr konzentriert gewesen sein sollen. Das stimmt auch, es gab kaum Versprecher, muss ich sagen. Es gab einen, wobei auch nur einen kleinen. Ja. Bei euch auch? Es gab einen Versprecher von Bob, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ich weiß ja, es gab einen Versprecher von Bob, den hat er dann auch korrigiert und dann hat er auch so ein bisschen gelacht darüber. Es gab eine Szene, wo Justus zu früh gesprochen hat und Bobs Text dann Bob seinen Text nicht mehr sagen konnte und Bob habe ihn dann erstmal aufgefordert, ja, das nochmal zu machen. Genau, das gab es auch einmal. Da hat irgendjemand gesagt, Anschluss bitte oder irgendwie sowas oder Stichwort oder Einsatz. Und es gab mal wiederholt. Das kann. Ja, das gab es auch mal. Also es gab wahrscheinlich mehr als einen Versprecher hier. Ja, so kleinere. Es gab noch eine Szene, wo dann Bob nicht wusste, auf welcher Seite vom Drehbuch sie waren. Dann musste Justus erst mal sagen, hier Seite 22. Ja, auf jeden Fall kamen die dann durch so eine Röhre, die dann hinter diesem Vorrang da reinkam. Und dann sind sie da wirklich rausgerutscht. In ihren Anzügen entsprechend der Kanalisation. Sehr, sehr gut. Entsprechend zu der Musik, also ich fand diese beiden Herren, die da die Musik live gemacht haben, mehr oder weniger live, sehr, sehr gut. Ja, und der eine hat ja auch noch mehrere Rollen gesprochen. Ja, hat er das? Das war der eine, der Musiker, der auch dann immer vorne nach rechts, nee, ich weiß gar nicht, der hat auf jeden Fall in diesem eingebauten Kinderhörspiel, Da hat er den Schrei gespielt. da hat er einen auch gespielt. Ja, diesen Schrei da. Aber ich glaub, der hat auch noch irgendwas anderes gespielt. Ich bin mir nicht ganz Ich sicher. meine nicht. Ich Nee, meine nicht. ich hab das auch, als ich es gesehen habe, gar nicht mitbekommen. Aber es gab da auch so ein Programmheft oder mehr so ein Werbeheft. Und Gab's da das? stand zu den einzelnen Personen, denen die gespielt haben. Und da stand bei einem der Musiker noch irgendwie eine andere Rolle mit dabei. Hattest du dir das mitgenommen? Das hatte ich mir mitgenommen. Ist da was Interessantes drin? Nee, das ist nur Werbung für die ganzen Werbematerialien. Das war alles Tinnef. Ich glaube, das habe ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch habe oder ob ich das vielleicht wieder weggepackt habe. Meinst du mit Werbeheft, dass das auf jedem Sitz lag? Ach so, stand das da drin? Naja. Das stand da drin. Na, ich fand die Live-Musik auf jeden Fall sehr gut und sehr passend. Ich auch. Sonst was Anmerkungen dazu? Nee, aber das ganze Stück gehen wir jetzt auch nicht durch. Wir sagen nur mal, was waren denn die Höhepunkte? Ja, die besten Szenen. Und dann wurden, was auch sehr schön war, als sich dann die drei da entkleidet hatten. Aus diesen Kanalisationsanzügen, aus diesen etwas schäbigen Anzügen direkt in den Anzug, das war sehr passend. Oh, und ich dachte, du sagst, die hätten sich ganz ausgezogen. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, dann gab es das Hörspiel Schrei um Mitternacht. Mitternacht, das war natürlich auch sehr gut gemacht mit diesem Teil, was da hinten immer wieder runterkam, wo man dann auch beim Schrei das gesehen hat. Das war mir am Anfang zu lang. Da muss ich sagen, da dachte ich, das ist ja jetzt ein bisschen komisch. Das ist ja jetzt ganz lange ein anderes Hörspiel. Warum geht denn das so lang? Ja, das stimmt. Das war mir beim Live-Aufführung auch zu lang. Ich habe jetzt allerdings ja auch endlich das aus Oldenburg downloaden können, die Live-Aufnahme. Den zweiten Teil haben wir das auch angehört. Hat Also das wenn doch man noch sich's, geklappt? ja, das hat geklappt. Ich habe es mir jetzt nochmal komplett angehört und da ist das weit nicht so lang. Da scheint auch das sehr gut. Du, da musst du jetzt nochmal was sagen. Was meinst du denn da mit dem Download für die, die noch nicht bei dieser Veranstaltung waren? Was hat es denn damit auf sich, mit diesem Download, von dem du da sprichst? Wie, was hat es da mit auf sich? Du musst jetzt mal die Geschichte mit dem USB-Stick, was man sich Ach so, ja, an die Leute, die noch nicht da waren, erklären. man kann sich bei der Veranstaltung vor der Show einen Gutschein holen oder nach der Show direkt den USB-Stick. Auf jeden Fall bekommt man für diesen Gutschein für 20 Euro einen USB-Stick, drei Fragezeichen-Style in einer kleinen Box, wo dann die erste Hälfte bis zur Pause drauf ist, eine Live-Aufnahme. In einer sehr, sehr guten Qualität, kann ich jedem nur empfehlen. Und da ist dann eine Visitenkarte drin und auf der anderen Seite gibt es einen Code, durch den man sich am nächsten Tag, naja, bei mir war es der übernächste Tag, auf der Internetseite den zweiten Teil nach der Pause downloaden kann. Fragezeichen-Logo ist in einer schönen Schachtel und die Visitenkarte finde ich besonders schön, weil das ist natürlich die typische Drei-Fragezeichen-Visitenkarte. Das Das stimmt war eine natürlich. super Idee und auch dieses Programm mit dem Ja, das Kassettenrekorder habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht sehen. ist schön, da sind noch ein paar Bilder mit dabei. Ist alles sehr, sehr gut gemacht. Kassettenrekorder, die Grafik habe ich leider noch nicht gesehen. Also es sind noch Bilder auf dem USB-Stick und du kannst dann ein kleines Programm aus. Das heißt Kassettenrekorder.exe und dann kannst du quasi auf dem Computer, ist das dann quasi ein Kassettenrekorder, auf dem du die Stücke auch abspielen kannst. Ja, wir hatten irgendwie nicht den richtigen Player dazu. Ja, dann musst du einfach mal diesen Flash-Player aktualisieren. Das musst du sowieso noch machen, weil bei bestimmten Internetseiten, ich muss doch mal hier eine Sache machen, bei bestimmten Internetseiten brauchst du das sowieso auch. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Und dauerte bei mir etwas länger hier. Aus technischen Gründen war das wohl aus Oldenburg noch nicht erhältlich, aber jetzt ist es auf jeden Fall da. Ist ja dann okay. Ja, dann ging es weiter zu Mr. Felix. Hier auf jeden Fall nochmal sehr gut, dass dann auch dieser englische, schwierige englische Begriff Clock erklärt wurde. Das war natürlich super. Da haben die Leute bei uns wirklich gejubelt. Bei uns auch, ja. Als der Sprecher anfing zu sagen, für diejenigen, die das Englische nicht mächtig sind, da ist die Bude da ausgeflippt worden. Da hatte ich auch drauf gewartet, dass das noch kam. Ja, das war super. Dann ging es weiter im Planet Evil Club. Ich weiß irgendwie nicht, warum die den jetzt Planet Evil Club genannt haben. Der Planet des Bösen. Naja. Auf jeden Fall ist da das Uhrenzimmer. Und da geht's dann zur kaputten Karaoke-Maschine. Und zur besten Szene des ganzen Stücks. Bob und Peter gehen dann und wollen die Karaoke-Maschine fertig machen, weil die ja nicht so ganz gut ist. Die ist etwas kaputt und dann kommen sie wieder und singen. Thomas, erzähle. Ja, und dann singen Bob und Peter zusammen ein Liebesduett über die Karaoke-Maschine. Das war sehr schön. In Hannover ist da auch ein paar Mal gab es da ein bisschen Probleme mit dem Mikro. Da musste der andere, also ich glaube Peter war das, musste Bob dann sein Mikro noch immer vom Mund halten, was dann noch besonders war. Das gab es bei uns nicht. Ich kann dir aber sagen, woran das lag. Das ist nämlich auch in diesem Online-Tagebuch. Die haben nämlich wohl vorher ein Fernsehteam und die hatten wohl auch für ihre Mikrofone irgendwelche solche Sender mit Funk und diese Funkwellen haben wohl die anderen Funkwellen von den Mikrofonen der Bühne gestört. Mhm. Ja. Auf jeden Fall das sehr gut, vor allem auf dem Bildschirm war das so wie SingStar dargestellt. Ja, weil das ja Karaoke ist, ne? So ja. Ist das ja auch bei Karaoke-Maschinen wirklich. Richtig. Da siehst du ja unten diese, da kommen ja dann so komische Videos mit irgendwelchen Filmaufnahmen und da unten siehst du ja dann immer den Text und der Text wird ja dann immer so, wie du das singen musst, farblich markiert. Gab es bei euch auch noch eine Zugabe? Ja. Ja. Die haben nicht nach dem ersten Mal gleich aufgehört. Ja, das ist auf jeden Fall beste Szene. Ja, das fand ich auch. Dann gibt's nächtlicher Überfall. Hm? Bitte was? Nächtlicher Überfall. Ja, da war ich gar nicht mehr so genau. Will ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich warte gerade schon drauf, dass du was sagst. Dann gibt's... Nee, also lass uns mal nicht das ganze Stück durchgehen. Der Höhepunkt war diese Karaoke-Geschichte. Und, ja, dann gab es diese verschiedenen, zu den verschiedenen Leuten wurde dann noch gegangen, da war ganz gut hier das im Pferdestall. Ja. Hat der Herr Geräuschemacher bei euch auch das Pferd nachgemacht? Ja, war wieder sensationell gut. Ja, dann ging es zu den Katzen, da war das mit dem Zoo nochmal sehr gut, weil die Katzen halt durch die verschiedenen Lautsprecher kamen. Ja. Dann gab es eine Verfolgungsjagd und dann war der Wecker ja erstmal weg. Dann war er wieder da. Dann gab es das große Rätseln. Dann wurde Bob entführt. Da gab es diese fantastische Szene, wo dann auf diesem Bildschirm da hinter der Bühne, wenn man das Bildschirm nennen darf, Bobs Augen da so zu sehen waren. Ja, das war kurz vor der Pause, glaube ich. Ja, das war glaube ich, schon danach. Das war danach. Ja, ich meine, dass die Verfolgungsjagd vor der Pause war. Nee, ich hab ja das... Weil ich weiß das daher, weil das auf dem USB-Stick das letzte Stück Verfolgungsjagd hieß. Und den USB-Stick haben die ja mit den Sachen vor der Pause gemacht. Ja, 10 Tracks sind vor der Pause und das ist jetzt Track 14, also ist nach der Pause. Ich guck nochmal, vielleicht sehe ich mich ja. Ich hab's ja hier im iTunes, da kann ich dir nochmal sagen. Ja, ich bin hier auch auf dem iPod und hab die Tracks vor mir. Das ist interessant, weil tatsächlich ich bei uns war es dann anders. Bei mir ist nämlich der Track 10 Verfolgungsjagd. Hier ist bei mir Bob ist entführt. 10 ist bei mir auch Verfolgungsjagd. Bei dir ist 4 Bob ist entführt. 14. Ja, 14, ja, ist bei mir genauso. Also ich dachte, weil du gerade irgendwas von Verfolgungsjagd gesagt hast. Dann habe ich das falsch gehört. Ja, ich habe die Track dann nur einmal durchgeleitet. Okay. Dann folgt Wahrheitsserum, wo Justus dann da die Spritze bekommt und das dann mit diesem Bildschirm dahinter auch sehr gut dargestellt wird und passend mit der Musik. Ja. Das war auch sehr, sehr gut. Dann folgen die Ermittlungen im Uhrenzimmer und da geht's dann ja an diesen Gang darunter. Ne? Ja. Also auch alles sehr nett gemacht. Eugenie kommt dann natürlich auch noch und... Ich könnte nochmal grundsätzlich sagen, dass mir der Sprecher, dieser etwas ältere Herr, der immer auf der rechten Seite der Bühne war, der den Eugene und auch den Uhrenmacher am Anfang, der immer so eingeschlafen ist, gespielt hat. Den fand ich super. Mir gefiel der jüngere Kerl auch sehr gut. Ja, der hat eine gute Stimme. Mhm. Also das ist mir auch aufgefallen. Und der hat ja dann auch nochmal jemanden in irgendeinem Dialekt oder so gesprochen. Mhm. Der hat auch verschiedene Arten ziemlich gut gesprochen. Ja, dann werden die versteckten Bilder da unten entdeckt. Und am Ende gibt es dann ein überraschendes Ende, wenn dann die Bilder doch schon weg sind und man da dann nur die französische Fahne findet. Ja, das war überraschend. Da habe ich dann nicht mehr so richtig mit gerechnet. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie das am Ende ausgegangen ist. Ich schon, ich habe es mir jetzt ja vor kurzem erst wieder angehört. Hattest du dir die Live-Aufnahme von dir schon angehört? Nee, nur Teile davon. Also da habe ich dann gesagt, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen warten, weil dann ist die, dann ist die Spannung dann noch ein bisschen größer. Ich habe die aber hier auf dem iPod. Ja, ich finde es sehr gut, es gab sehr, sehr viele Höhepunkte. Ja, ich fand das auch sehr, also ich fand es insgesamt sehr gut. Es oh ja, und eine Szene fällt mir gerade noch ein. Ich fand es aber trotzdem eventuell ein bisschen lang. Ja, das stimmt, es war ein bisschen lang, als sie die ganzen Leute besucht hatten, das hätte man kürzen müssen. Genau, die haben ja sehr viel witzige Sachen eingebaut und dadurch ist der Fall so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das war das Einzige, was mir nicht so gefallen. Wie war das denn mit Mira? Ist ihr das zu lang geworden? Weil für sie war das ja ziemlich spät. Ich weiß es nicht. Also ich war am Ende ziemlich müde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Sie ist aber nicht eingeschlafen. Nein, das nicht. Das hättest du ja gemerkt. Das wäre, glaube ich, in der Halle auch nicht möglich gewesen, denn es war doch relativ laut, was mich auch etwas überrascht bei 3 Fragezeichen. Habt ihr denn hinterher noch drüber gesprochen untereinander? Dein Schulkollege und Mira, oder habt ihr im Auto dann euch erholt? Im Auto war es relativ ruhig. Ja, konnte ich mir auch denken, weil das war für euch dann doch ganz schön spät. Ja, gegen 12:30 war ich dann zu Hause. Auf jeden Fall, ja, eine Szene muss ich noch erwähnen, als dann die Bilder auf der Leinwand gezeigt werden und dann das TKKG-Bild kommt mit dem passenden Titel Tabu. Ja, das war das war super. Ja, das war bei uns auch. Richtig, jetzt wo du sagst, das hätte ich so vergessen. Das fand ich super. Das sind natürlich so ein paar Szenen, die leider bei der Live-Aufnahme dann wieder nicht zu sehen sind. Es gibt aber eine gute Info. Es gab am 31. Oktober eine Live-Aufnahme in der Hamburger Color Line Arena, die auf DVD erscheinen wird. Ja, das finde ich auch interessant. Ich habe übrigens einem Arbeitskollegen, von dem wusste ich das gar nicht, ich hatte nur erzählt, bei der Arbeit, ja, dass ich einigermaßen rauskommen muss, weil ich abends noch reden wollte und dann habe ich gesagt, wo ich hingehe. Und dann fragte ein Arbeitskollege, der hört wohl diese Hörspiele auch heute noch. Und er fragte dann und er meinte aber, nee, meine Freundin, die das dann hört, die will das nicht, weil sie möchte nicht wissen, wie die Leute aussehen. Weil sie sich das lieber im Kopf vorstellt, wie die Detektive aussehen. Nein. Und dann hat sie ihm aber auch erzählt, ist sowieso ausverkauft, aber dann hat sie ihm Live-Aufnahme mal gegeben. Die hat er sich angehört, da war der vollkommen begeistert von. Mhm. Also der hat das nicht gesehen, sondern nur gehört und war aber allein nur durch das Hören vollkommen begeistert. Aha. Ja. Wir werden unsere Live-Aufnahmen austauschen. Nee, das darf man nicht, aber du kannst sie aus Hannover ja auch kaufen. Ja, natürlich, ich werde dir natürlich... Aber du darfst das dann nicht kopieren, sondern nur anhören und musst mir das dann hinterher wiedergeben. Wir werden uns das natürlich nur zusammen anhören. Es wird keine Austauschung geben und ich werde das natürlich auch bei dir bezahlen. Wie sich das gehört. Ja, so machen wir das. Ja, klar. So, damit ich das dann auch mal hören darf. Also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert gewesen. Es war sehr gut. Hat sich auf alle Fälle gelohnt, ja. Ja. Da musst du noch mal bei Sonja und Vera fragen, ob sie ihnen denn jetzt gefallen hat. Das ist ja komisch, dass du das gar nicht weißt. Denen das auch gefallen, ne? Obwohl du mit denen da warst. Doch, denen hat's auch gefallen. Haben sie das gesagt? Ja. Na, dann ist ja gut. Und ich dachte schon, die hätten nichts erzählt. Wenn sie nichts erzählt hätten, dann wäre das ja ein Zeichen dafür, dass es denen nicht gefallen hat. Hattest du dir eigentlich noch ein Tour-T-Shirt mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Ich habe mir nur den USB-Stick, weil die T-Shirts waren mir zu teuer und ich habe jetzt so viele T-Shirts mit den ganzen Wrestling-T-Shirts und in Hamburg kaufe ich mir mindestens eins noch dazu, dass ich gesagt habe, jetzt wollen wir mal nicht noch eins kaufen. Obwohl mir das mit dem Bäcker ganz gut gefallen hat. Nö, ich habe die Live-Aufnahme, das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Was ich noch interessant fand, diesem Merchandising einen Stecker hatten mit echtem Schrei. Der war ziemlich teuer. Ja, ich habe nicht auf den Preis geguckt, weil ich will auch nicht so viele Sachen hier so in der Wohnung stehen haben. Ich fand das nur als Idee ganz gut. Das stimmt, also den Schrei selber habe ich leider nicht gehört. Hat denn Mira auch noch was bekommen? Nee. Oder habt ihr euch den USB-Stick geteilt? Den USB-Stick haben wir uns in Anführungszeichen geteilt. Ja, also das, der eine darf die mal an einem Tag haben und der andere am anderen Tag. Ja, so dann nicht wirklich. Also Mira hat ja sowieso nichts, mit dem sie sich das anhören kann. Ich soll ihr das dann auf ihren MP3-Player packen. Allerdings wird das da nicht ganz drauf passen. Habt ihr so einen kleinen MP3? Der ist ja schon älter. 256 MB. Ja, dann musst du mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten sehen, dass du was Vernünftiges kriegst. Ja, und dann darf ich das wieder befüllen. Ja, das macht ja nichts. Das machst du ja nicht. Ja, ja. Sicher. Wie kann ich das machen? Wenn ich mein iPod synchronisiere, mache ich das natürlich über iTunes und hau die CDs auf iTunes. Wie kann ich CDs sonst da reinkopieren in den Ordner? Und ich nehme an, dass er sich in Windows als ganz normales Verzeichnis anbindet und dann musst du die MP3-Dateien direkt in das Verzeichnis kopieren über den File Explorer. Mhm. Gut. Über iTunes kann man nur iPods synchronisieren. Ist okay. Ja, das wär's eigentlich. Ja, wir müssen nochmal über Hamburg ganz kurz sprechen. Wir haben ja nur fünf Minuten kommen heute Abend noch welche. Oder hast du noch irgendwie Essen oder sowas? Oder? Nee, heute Abend ist nichts mehr. Morgen kommen welche, heute Abend ist Freibude. Mhm. Wird wohl nachher noch irgendwie Pizza geholt. Ja, dann kriegst du ja wenigstens noch was Gutes essen. Achso, ja, ich muss mal den Ofen anschließen. Ja, ich werde hier mal eben Internet aufrufen, die was in Frankfurt so passiert ist, auf der Karte. Ich habe nur ganz kurz auf die Matchcard geguckt und habe mich gefreut, dass wir eventuell Christian gegen William Regal zu sehen bekommen. Das wäre ein sehr gutes Match. Übrigens, nächste Woche am Dienstag gibt es bei ECW live aus England einen Titelkampf zwischen Christian und William Regal. Was von der Stimmung im Publikum, weil es ja in England ist, natürlich sehr interessant werden könnte. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass der Bösewicht William Regal in England natürlich bejubelt wird. Undertakers Rest in Peace zur 2009, 5.11.2009 Festhalle Frankfurt, Deutschland. Ich habe gelesen im Forum, dass das wohl zu 3/4 ausverkauft gewesen sein soll, beziehungsweise voll. Oh, das ist ganz gut, weil in Frankfurt sind sie sehr oft. Ringsprecher, Tony Schimmel. So, als Opener. Als Opener gibt es direkt ein Tag Team Match. Crime Time besiegten The Hart Dynasty. Das könnte ein gutes Match sein, weil Hart Dynasty ja ganz gut ist. Crime Time nun natürlich nicht so. Netter Opener. Yoshi Tatsu besiegte Zack Ryder. Da freue ich mich drauf, weil das hatte ich dir ja auch geschrieben. Ich habe jetzt zwei oder drei Kämpfe von diesem Yoshi Tatsu gesehen. Der ist wirklich gut geworden. Also der gefällt mir im Moment besser als Tatsuki damals. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Der hatte unter anderem in der vorigen Woche bei ECW den Hauptkampf zwischen Christian und, also da war der Hauptkampf zwischen ihm und Christian und der war hervorragend. Da hat Dave Meltzer in der Sendung sogar gesagt, dass ihm der Kampf zwischen Christian und Yoshi besser gefallen hat als der Kampf zwischen Christian und Jericho in der Vorwoche. Und der war schon sehr gut. Mhm. Also das könnte interessant werden. Es gibt zwei Frauen-Match am Abend. Women Championship Number 1 Contender Divas Battle Royale, Mickie James besiegt Beth Phoenix, Natalia, Katie Lee, Rosa Mendez und Layla. Ja, das wird langweilig. Ja. Ezekiel Jackson besiegt Goldust. Goldust muss wohl sehr beliebt gewesen sein. Der Eingang muss wohl live sehr, sehr gut sein. Ja, das Mensch wird wahrscheinlich viel. Obwohl Goldust gibt sich ja ganz gut Mühe. ECW Championship, Christian besiegt William Regal. Steht da dabei, wie lange das Match geht? Es muss wohl gut Zeit bekommen haben. Aber genaue Angaben sind hier nicht. Also auf das Match freue ich mich eigentlich so am meisten, als ich das heute gelesen habe. Das Match, auf das ich mich am meisten freue, kommt als nächstes. Das soll von vielen auch als Match of the Night bezeichnet worden sein. Und Metadi hat das dann auch getwittert, von wegen, die hätten ihr Match of the Night gehabt. WWE Intercontinental Championship Fatal Four Match. John Morrison besiegt... Das finde ich auch gut, ja, ja. John Morrison besiegt Dolph Ziggler, Rey Mysterio und Metadi. Da freue ich mich am meisten drauf. Das, ja, wenn das kommt, dann mal weiß. Aber das, also von der Karte, als ich die gelesen habe, dachte ich auch, hoffentlich bringen wir was Ähnliches in Hamburg. Drew McIntyre besiegt Finlay. Women Championship. Mickie James, die vorher ja diese Divas Battle Royale gewonnen hat, trifft auf Michelle McCool und verliert. Mhm. Und der Main Event World Heavyweight Championship Casket Match. Undertaker besiegt CM Punk. Es war wirklich ein Casket Match, weil ich habe in der Übersicht nur gesehen, dass Undertaker gegen CM Punk war, aber wirklich ein Casket Match. Es war wirklich ein Casket Match. Dann sehen wir ja vielleicht auch ein Casket Match. Ich denke, es wahrscheinlich. Steht da noch irgendwas, wie lange das ging und ob Undertaker sich so halbwegs bewegen konnte? Nee, ich werde hier mal ganz kurz zum Cyborg übergehen. Mal sehen, was hier so steht. Aber ist schon mal gut, dass er kämpft. Und ich vermute, dass er den Einzug vom Undertaker, weil das ist für ihr Live ja doch immer was Besonderes, dass er den halt sehr lang macht. Dass er dadurch dann auch ein bisschen Zeit aus dem Match rauskriegt. So, ich gucke jetzt gerade mal. Undertaker Entrance Video in Frankfurt. So, nur eine Seite zurück. Es kommt gleich. Kein Kane, oh ja, Kane war nicht da, das liegt daran, dass der eigentlich ein Match gegen Batista gehabt hat. Batista ist allerdings in Berlin gewesen, aber bei uns wird er wahrscheinlich kommen, das würde mich freuen, denn Batista habe ich noch nicht live gesehen. Ja, aber Batista gegen Kane muss ich nicht sehen. So, Ich kann nicht das verstehen, ich habe den aber, glaube ich, zweimal live gesehen. Naja. Ja, ich ja noch nicht. So. Ich habe Batista damals, ich glaube, das war sogar eine meiner, vielleicht sogar meine allererste Veranstaltung. Das war auch in Frankfurt. Da habe ich ihn noch als Teil der Evolution gesehen, als Bösewicht. Da so. Hat er sich ordentlich mit dem Publikum angelegt. Und ich hatte manchmal den Eindruck, der ist jetzt wirklich sauer. Ich lese hier gerade noch, hier hat jemand gefragt, wie sah eigentlich das Tour-T-Shirt aus? Das von Raw ist einfach nur awesome. Könnt ihr unter den Bildern der Irland DX Show sehen, schaut richtig gut aus. Und dann antwortet hier jemand, es gab beide Tour-Shirts zu kaufen. Mhm. Das könnte natürlich problematisch werden, welches man. Nee, ich kaufe nur das T-Shirt, wo ich auch wirklich hingehe, also von Smackdown, nicht von Raw. Ja. Und dann kaufe ich mir eventuell noch das CM Punk T-Shirt oder das John Morrison T-Shirt. So, dann schreibt hier jemand ein paar Kommentare. Das war jetzt meine dritte Hausshow und leider auch die schwächste. Der Opener war klasse und leider auch das beste Match des Abends. Christian Regal war auch nett, auch wenn Regal ein bis zweimal zu oft weggerannt ist. Irgendwann merkt's. Ja, ich glaube, der hat nicht so viel Ahnung. Oder der hat viel Ahnung. Nee, das glaube ich nicht. So, hier schreibt jemand mehr. Ich glaube, das könnte besser sein. Show war einfach nur prima, kurzweilig und unterhaltsam. Stimmung war gut, es ist immer wieder ein Erlebnis, die Superstar. Ja? Die Show begann etwas zäh, die ersten Match waren entweder nur so lalala, oder aber die Superstars waren einfach nicht over. Danach wurde es aber noch besser, um nicht zu sagen richtig gut. Christian vs. William Regal war echt richtig stark, hätte man auch im TV bringen können. Hinzu kommt, dass das Match sehr unterhaltsam war. Christian bekam massig Pops, Regal zog aufgrund endlicher Spielerei mit dem Publikum viel Heat. Bis dahin mein Highlight. Ging genauso super weiter. Fatal 4-Way-Match um den IC Championship. Super Stimmung, viele Spots, alle Signature und Finish Moves dabei gewesen. Showstealer, würde ich mal sagen. Anschließend gab es McIntyre vs. Finlay von der Art her zu vergleichen mit Regal und Christian. War jedenfalls auch ganz unterhaltsam. Finlay kam mit Deutschlandfahne, McIntyre hielt eine kleine Promo, wo er die deutschen Fans beleidigte. Dann kamen noch die Divas. Michelle McCool vs. Mickie James. Match war eigentlich ganz passabel, aber da war die Halle ziemlich tot. Und dann der Main Event. The Undertaker vs. CM Punk im Casket Match. Der Entrance vom Taker bringt mir immer noch Gänsehaut. Ein unglaublich einzigartiges Erlebnis. Da kocht die Halle einfach nur. Match war auch solide. Taker hat Chokeslam, Last Ride und Tombstone gezeigt. CM Punk sein GTS. Im Zusammenspiel mit der ganzen Atmosphäre auf jeden Fall ein super Main Event. Unterm Strich super Show. Bin vollends zufrieden aus der Halle raus. Ja, klingt doch gut. Wenn es dann in Hamburg auch so wird. Da habe ich dann nichts dagegen. Hier hat jemand noch geschrieben, dass der Main Event gefühlt recht kurz war. Das kann gut sein. Aber es hat keiner die Zeit jetzt wirklich gemessen. Ja, das werden wir dann natürlich tun. Ja, Mirko, du musst hier natürlich, wir machen ja aus Hamburg dann wahrscheinlich eine Aufnahme. Machen wir die dann direkt an dem Abend? Entweder je nachdem, wie lang es geht und wie wir zurück ins Hotel kommen. Das ist ja nicht immer so einfach. Hotel ist ja in der Nähe vom Bahnhof, damit wir pünktlich zum Zug kommen und damit wir nicht so lange, wenn wir da Gepäck hinbringen, laufen müssen. Und dann müssen wir von da aus ja zur Halle kommen. Da werden wir versuchen, mit Bus und Bahn, da fahren ja mal diese Schallbusse und ab da ist der Schallbus fährt abends zu dieser Startnacht versuchen, das zu machen, weil Taxi kriegst du da ja abends nicht. Das haben wir ja einmal versucht, da haben wir ja ganz lange warten müssen. Ja, ich glaube, also abends das aufzunehmen wäre, glaube ich, fast besser. Morgens. Ja, man hat dann natürlich noch besser in Erinnerung. Also morgens könnte dann auch etwas knapp werden. Abends haben wir ja Zeit. Wenn ich ins Hotel zurückkommen, dann würden wir es abends aufnehmen. Mhm. Und ansonsten sind wir ja morgens immer relativ pünktlich im Aufstehen. Ansonsten nehmen wir es gleich am nächsten Morgen direkt in Hamburg noch auf. Ja, auf jeden Fall eine Live-Aufnahme mit unserer ungefälschten Meinung. Genau. So. Unfälsch. Ja, ich glaube, damit können wir unsere heutige Sendung abschließen. Wir melden uns nächstes Mal wieder aus Hamburg. Wir freuen uns, glaube ich, beide schon. Ja, ich bin also sehr gespannt. Ich bin zufrieden, dass es SmackDown ist. Wenn Raw kommen würde, wäre es jetzt im Moment nicht so gut. Ja, man weiß es nicht. Live ist natürlich immer so eine andere Sache. SmackDown wird zwar im Moment auch ein bisschen schwächer. Ich werde mir aber auf jeden Fall das SmackDown von heute angucken. Weil nächste Woche Freitag kann ich ja dann leider nicht gucken. Da werde ich mir dann gespoilert die Ergebnisse von der Aufzeichnung, weil das ist ja dann, glaube ich, auch schon in England, zumindest durchlesen, damit ich weiß, wie ich da auf dem Laufenden bin. Ich habe gestern ECW geguckt und ich werde nächste Woche auch nochmal ECW gucken, damit ich einigermaßen auf dem Laufenden bin. Und was ich da bisher so gesehen habe in den beiden Shows, da war ich ganz zufrieden. Hat mir auf jeden Fall besser gefallen als bei Raw. Ja, dann will ich noch hoffen, dass das Abspeichern jetzt gleich schnell geht. Nicht zu lange dauert. Und damit möchten wir unsere heutige Sendung eigentlich auch abschließen, damit ich auch noch ein bisschen was anderes machen kann. Ich habe Jerika die erste Staffel noch durchgucken. Ja, das schafft heute Abend noch. Ja. Ja. Und mit einem weiteren Lacher von Thomas schließen wir diese Sendung ab. Tschüss. Tschüss.